einem Dorf in Schweden. Nichts als dumme Streiche hat er im Sinn. Unter seinen Streichen lebt dein Vater, Mutter, Ina, auch die brave Lina und auch die Lehrerin. Sing Dudelei, der Michel war bekannt. Sing Dudelei, bekannt im ganzen Land. Sing Dudelei, der Michel war bekannt. Sing Dudelei, sing Dudelei. Michel war ein lauter Junge aus dem Dorf in Schweden. Nichts als dumme Streiche hat er im Sinn. Unter seinen Streichen litt dein Vater, Mutter, Ina, auch die brave Lina und auch die Lehrerin. Sing Dudelei, der Michel war bekannt. Sing Dudelei, der kannte im ganzen Land. Sing Dudelei, der Michel war bekannt. Sing Dudelei. Michel war ein lauter Junge aus dem Dorf in Schweden. Nichts als dumme Streiche hat er im Sinn. Unter seinen Streichen litt der Vater, Mutter, Ina, auch die brave Lina und auch die Lehrerin. Sing Dudelei, der Michel war bekannt. Sing Dudelei, bekannt im ganzen Land. Sing Dudelei, der Michel war bekannt. Sing Dudelei. Michel war ein lauter Junge aus dem Dorf in Schweden. Nicht als dumme Streiche hat er im Sinn. Unter seinen Streichen litt der Vater, Mutter, Ina, auf die brave Lina und auf die Lehrerin. Sing Dudelei, der Michel war bekannt. Sing Dudelei, bekannt im ganzen Land. Sing Dudelei, der Michel war bekannt. Sing Dudelei. Hey, euch Kameraden, Dankeschön. Viel Spaß noch. Ich hoffe, dass die Pisser uns das heute nicht versauen.